من كان هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم بعد Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin. Und wir sind bei Kapitel 34. Muawiyah ibn Haida. رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليك قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب بالوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت لا تقبح أي لا تقل قبحك الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حسن صحيح الصحابي رضي الله عليه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الزوجة حيث الإسلام هو هذا دليل واضح على أن أهل الإسلام عرفوا حق الزوجة قبل أن يتكلم عن حق الزوجة غيره فذلك سأله ما حق الزوجة عليها والحق بالنسبة للزوجة واجب على الرجل أي ما واجب الرجل تجاه زوجته وما حقها أي إن لم يكن الرجل به فإنه آثم ويظلم المرأة في ذلك فهذا السؤال فيه نكتة عظيمة ألا وهي فضل كذلك الصحابة وكيف كانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تهم عن أمور مهمة مثل هذا الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت أي لا تخص نفسك بالطعام دونها بل هي شريكة لك يجب عليك أن تطعمها مما أن تعطيها مما تأكل أنت وأن تطعمها مما إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت يعني مو فقط أنت تشتري لنفسك ولكن أيضا تكسو المرأة وفي هذا بارك الله فيكم وجوب إنفاق رجل على المرأة وليس المرأة على الرجل ولذلك المرأة إذا لم ينفق عليها الزوج وطلبت الطلاق عند القاضي يعطيها هذا الأمر ولا تضرب الوجه ولا تقبح تعاملها معاملة طيبة بحيث ما تضربها ولا تقول لها قبحك الله وهذا التقبيح بارك الله فيكم سواء كان حسي أو كان معنوي لا يجوز وفي رواية ولا تهجر إلا في البيت يعني حتى لو هجرها ما يهجرها إلا في بيته أما الحديث الثاني كذلك حديث عظيم وهو أكمل المؤمنين إيمانا أي الإيمان فيه الكمال الإيمان فيه كمال والناس يتفاضلون في الإيمان وهذا دليل عظيم على مسألة زيادة الإيمان لأن بعض الناس يقول الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص أما هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا هم مؤمنون واكتمل إيمانهم أكثر من غيرهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيمانهم فذلك الإيمان يتفاوت من إنسان إلى آخر والذي يكمل إيمانه ويكون إيمانه قوي هو الذي يحسن ويحسن خلقه ف وهذا حسن الخلق لا يكون فقط مع الناس، إنما حسن الخلق أولا مع الله سبحانه وتعالى، ثم مع النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والصحابة، ثم مع زوجته ومع ابنه ومع أخيه ومع جاره إلى غير ذلك. فلذلك أكمل المؤمنين إيمانا، هذا حث، هذا حث على زيادة الإيمان وعلى زيادة العمل الصالح، وحث على حسن الخلق. فحسن الخلق هو كف الأذى وبذل الندى وبذل المعروف عفوا وطلاقة الوجه، الإنسان يتعامل مع الآخرين بالمعروف وأنه يكون طلق الوجه وأنه يكف أذاه أحد الآخر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاقا وخياركم، يعني الأفضل منكم خياركم لنسائهم. الذي لأن الأخوة اللي ما عنده خير لأهله، هذه المرأة التي تشاطره وتشاركه حياته، فلمن س يعني يقدم الخير؟ وللأسف الشديد أن نرى الكثير من الرجال مع الرجال أو في خارج بيته من أفضل الناس، ولكن داخل بيته من أسوأ الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا دليل على أن هذا الرجل ما فهم أن الخيرية ليست للآخرين فقط، لما الإنسان عليه أن يكون خيرا مع الآخرين، ولكن أولا يكون خير مع أهله مع زوجته. وليس في هذا ازدراء للرجل أو لحق الرجل، وليس في هذا أن يترك الرجل حقوقه أو أنه والعياذ بالله يعني أن يكون تحت المرأة، لا، وإنما الرجل الذي يعامل زوجته معاملة طيبة إنما هذا يثبت أنه من أهل الإيمان. لذلك الأخوة من الأمور العظيمة في ديننا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من امرأة، وجمع صلى الله عليه وسلم بين 9 من النساء تبيه. والمعلوم أن الرجل إذا كان مع المرأة أن يكون بينهم بعض المشاكل، هذا في كل عائلة يوجد هذا، ولكن لم نسمع أبدا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم طعننا فيه أو تكلمنا فيه، وهذا فيه إثبات على شرفه صلى الله عليه وسلم وعلى حسن خلقه، أنه تعامل مع 9 من النساء ولم يؤذي إحداهن ولم يضرب إحداهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان أفضل الناس لنسائه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا قدوتنا، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. Wie schon gesagt habe, unser Unterricht ist verabschiedet. Deshalb sollte man auch Geduld haben. Muawiya ibn Haida berichtet: Ich fragte den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, was das Recht einer Frau, einer Ehefrau, ihrem Ehemann gegenüber sei. Er sagte: gib ihr zu essen, wenn du selbst isst. Kleide sie, wenn du dich selbst kleidest. Schlage sie nicht ins Gesicht. Verfluche sie nicht und trenne dich nicht von ihr, außer innerhalb des Hauses. Und Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Der vollendeste Mu'min, ist derjenige, der ein vorzügliches Benehmen hat. Und die Besten unter euch sind jene, die ihre Ehefrauen am besten behandeln. Oder die Besten sind die Besten zu ihren Ehefrauen. Diese Hadith, barakallahu fikum, die sind für uns wichtig. Warum? Erstens eine sehr wichtige Bemerkung. Und ich hoffe, dass man diese Bemerkung versteht. Dass ein Gefährter von unserem Propheten Muhammad Sallam zu ihm kommt und sagt ihm, O Prophet, was ist das Recht einer Frau ihrem Mann gegenüber? Das bedeutet, was muss der Mann für seine Frau tun? Was ist das Recht der Frau? Und das heißt, in diesem Zusammenhang, der Islam und die Muslime kannten und definierten die Rechte der Frau, bevor die anderen überhaupt die Frau als Mensch betrachtet haben. Wie wir wissen, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber bei anderen, bei Nicht-Muslimen meine ich jetzt, oder bei anderen Religionen, man hat früher gesagt, die Frau hat keine Seele. Und die Frau ist die Quelle für alles, was Böses ist. Und die Frau verdient nicht, als Mensch zu sein. Deshalb, da hat man gesagt, die Frau ist nur eine Sklavin. Sie darf gar nicht. Und sie ist unrein. Und sie ist, und sie ist, und sie ist. Und sie wurde als Ware gehandelt. Wenn man die Frau bei den Römern oder bei den Griechen oder bei den Persen oder auch bei den Arabern vor dem Islam betrachtet oder bei anderen Religionen betrachtet, dann sieht man, dass die Frau gar nicht war. Aber bei uns im Islam, hier ein klarer Beweis, der Gefährte Muawiyah ibn Haydah, radhiyallahu alayhi, kommt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte ihm, O Gesandter Allahs, was ist das Recht einer Frau ihrem Mann oder Ehemann gegenüber? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm natürlich dann gesagt. Das heißt, wäre dieses Thema nicht wichtig, hätte der Sahabi nicht gefragt und hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht beantwortet. Aber das ist ein klarer Beweis, dass wir im Islam klar definiert haben, was die Frau von Rechten hat. Der Prophet sagte ihm, wenn du isst, dann lass sie von dem essen, was du isst auch. Das heißt, du kaufst nicht nur dir Essen und du isst selber und du vergisst deine Frau. Nein, das ist deine Pflicht und das ist ihr Recht. Das wird die Versorgung für die Familie ist Pflicht eines Mannes und nicht einer Frau. Und wenn du dich bekleidest, dann bekleide sie auch oder kleide sie auch. Das wird kauf sie etwas, was du dir selber kaufst. Nicht, dass man im Leben so ist, dass man Egoist ist. Ja, ich kaufe meine Sachen für mich, ich esse von meinem Geld, ich mache alles allein und die Frau macht das alles. Nee, bei uns im Islam ist das anders. Der Mann ist verpflichtet, für seine Frau aufzukommen und für die Familie. Und wenn der Mann das nicht macht, dann darf die Frau zum Richter gehen und die darf um ihre Scheidung verlangen und der Richter wird ihr das sofort geben, weil der Mann seine Verpflichtungen in diesem Zusammenhang nicht nachkommt. Und dann noch dazu, du darfst ihn nicht schlagen. Und speziell, du darfst auch nicht auf Gesicht schlagen. Und du darfst ihr nicht sagen, du darfst sie nicht verfluchen oder du darfst sie auch nicht sagen, du Hässliche. Und das geht hier um sinnmäßige und auch wortmäßige Bedeutung. Also du darfst sie nicht schlecht behandeln und du darfst sie nicht verfluchen und du darfst nicht zu ihr böse sein, sondern du musst sie gut behandeln. Du musst sie gut behandeln. Und wenn du dich von ihr trennst, weil ihr Problem habt, dann sollst du das nicht, du sollst dann das Haus nicht verlassen, sondern im Haus sollst du bleiben. Das sind bestimmte Anweisungen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit Probleme löst in der Familie. Und subhanallah, sobald diese Anweisungen, dass der Prophet sagt, dass einem Mann vor 1400 Jahren in der Wüste und die Frau vor dem Islam hat überhaupt keine Rechte gehabt, trotzdem, der sagt ihm, du sollst sie so behandeln und du musst zu ihr so sein. So ein Hadith sollte man den Leuten erklären. Bevor, wann wurde die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen in den Welt sozusagen Organisationen und Gesetzen reingekommen? Wann? Erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben das aber vor so vielen Jahren, Alhamdulillah. Und damit es klarer wird, Abu Huraira hat überliefert, der Prophet sagte, Akmalul Mu'minina Imana. Das heißt, es gibt Gläubige, es gibt Gläubige. Und der Glaube ist nicht konstant, sondern dein Glaube, dein Iman nimmt zu und nimmt ab. Mit guten Taten nimmt zu und mit schlechten Taten nimmt ab. Und es gibt Vollkommenheit im Iman. Und der Vollkommenste im Iman ist derjenige, der Vollkommenste im Iman ist derjenige, dessen Charakter gut ist. So, jetzt hast du guten Charakter, gutes Benehmen, dann ist dein Iman vollständiger und vollkommener als eine andere Person, die das nicht hat. Das wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam verknüpft. Die Stärke des Imans mit dem guten Benehmen und mit Wesenseigenschaften, wie man ist vom Wesen überhaupt. Das heißt, wenn man gute Weseneigenschaften hat und gutes Benehmen zeigt, dann ist das an sich selbst eine gute Handlung in der Religion. Und so wird man stärker im Glauben, stärker im Iman. Und so beweist man auch, dass man von den Mu'minin ist. Und der Beste von euch ist der Beste zu seiner Frau. Und die Besten von euch sind die Besten zu ihren Frauen. Das heißt, bist du gut und willst du besser werden, dann musst du deine Frau gut und besser behandeln, damit du das belegst. Weil diese Frau, die ist deine Partnerin, die teilt mit dir dein Leben. Du siehst von ihr und die siehst von dir, was die anderen überhaupt nicht von euch sehen können. Ihr lebt zusammen, ihr habt alles, das wird gemeinsames Leben ist das. Und Sabarakallahu fikum, laut dieser Hadithe sollte man sich überlegen, wie bin ich zu Hause zu meiner Frau? Weil einige Leute leider, und sage das ganz ehrlich, es gibt manche Leute, wenn du sie außerhalb ihrer Häuser oder Wohnungen triffst, dann denkst du von diesen Leuten sehr gut. Aber wenn du diese Leute betrachtest, wie sie ihre Frauen behandeln und wie sie mit ihren Frauen sind, dann natürlich schüttelt dein Kopf, sagst, das ist unmöglich, dass sowas passiert. Und derjenige, der nicht gut zu seiner Frau ist und zu seiner Familie ist, dann zu wem wird er gut sein? Man sollte erstmal bei sich und bei seiner Familie anfangen und dann bei den fremden Leuten. Aber leider, manche Leute verstehen das nicht, aber es gibt immer, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, gute Leute, und es gibt Leute, die das für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Deutlich ist, der nächste Hadith ist das gleiche, ungefähr, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt Männer, die ihre Frauen schlagen, die sind nicht die Besten von euch, sondern die Besten sind die Besten zu ihren Frauen. Nächste Schee, barakallahu fikum, an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, atafa bi ali bayti Muhammad nisa'un kathir, yashkuna azwajahun, leysa ulaika bikhiyarikum. Yani kan fi hunak man yadrib zawjatahu, fa Nabi sallallahu alaihi wasallam qalisu bikhiyarikum. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أي يعني الدنيا شيء يتمتع به شيء يتمتع به وخير ما تتمتع فيه أو به في هذه الدنيا هو المرأة الصالحة لأنه هو إذا كانت المرأة غير صالحة فتصبح حياة الرجل جحيم جحيما تصبح. أما إذا كانت المرأة صالحة في عقلها، صالحة في تدبيرها بمنزلها، صالحة في تعاملها مع زوجها، صالحة في تعاملها مع أبنائها، إن نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته، وإن وكل إليها أمره فإنها لم تخنه، فهذه خير ما في الدنيا. أما إذا كانت المرأة والعياذ بالله طالحة وكانت سيئة الخلق، فهذا الرجل سيعيش جحيما في حياته، وإذا نظر إليها لم تسره، وإذا غاب عنها ما حفظته وتكلمت فيه وفضحت سره، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك الإنسان ينصح بالمرأة ذات الدين، المرأة الصالحة، وليست كل ذات دين مباشرة صالحة، انتبه، إنما المرأة فعلا التي تفهم دينها، ولما تتعامل مع زوجها تتعامل معه لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يجب أن يكون رجال النساء. الأصل في الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة أنه يتعامل، أن الرجل يتعامل مع المرأة والمرأة تتعامل مع الرجل لله، يعني لما هي تحسن إليه إنما تفعل ذلك لله، لأنها تريد الأجر وتريد أن تحقق معنى المرأة الصالحة، وهو كذلك، ولا تكون المسألة فقط من أجل مصالح الدنيا. ولو أن المرأة تنكح، المرأة لمالها وحسبها وجمالها، ولكن لدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. لذلك خير من تتزوجها ليست الجميلة، إنما خير من تتزوجها جميلة الأخلاق وجميلة الدين وحسنة التدبير وحسنة العقل. لذلك خير ما في الدنيا والمرأة الصالحة. وأربع من سعادة المؤمن، أربع من سعادة المؤمن: البيت الواسع، والجار الحسن، والمركب الهني، والمرأة الصالحة، وأربعة من الشقاء وعكسها. فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أتسيلتي بس تبقوا فيه محمد صلى الله عليه وسلم زاكتي das irdische Leben ist ein Genuss. Das Beste an diesem Genuss ist eine tugendhafte Ehefrau. Das ist ein Sahih Muslim. Das Leben, das diesseitige Leben, ist ein Genuss. Vergänglich, natürlich. Und wenn du dieses Leben genießen willst, dann das Beste oder der beste Genuss in diesem Leben ist, dass man eine rechtschaffene, eine tugendhafte Frau hat. Barakallahu fikum, das heißt, du musst das verinnerlichen und verstehen, bitte. Dieses Leben ist vergänglich. Und es gibt in diesem Leben Prüfungen. Und es gibt auch, dass du in diesem Leben etwas genießt. Weil das Genuss ist, Essen, Trinken und so weiter. Und das Beste davon ist, in diesem Leben, dass du das genießt und das macht dir Freude, ist eine rechtschaffene, tugendhafte Ehefrau. Wenn du sie anschaust, dann bist du froh. Und wenn du nicht da bist, dann ist sie treu. Und wenn du ihr etwas anvertraust, dann ist sie auch treu. Die wird nicht untreu. Und die versucht, ein schönes Leben mit dir zu führen, und sie versucht, dass du immer glücklich bist mit ihr. Das ist eine rechtschaffene, gute Frau. Und wenn man so eine Frau hat, dann hat man Genuss des Lebens, weil das das Beste ist. Aber wenn man eine Frau hat, wal'iyadu billah, sie ist nicht gut und sie macht dem Mann immer Probleme, dann wird dieser Mann in einer Hölle, auf Hölle auf dieser Erde leben. Und das ist bekannt und wir sehen das. Aber die Frau, die tugendhaft ist und die rechtschaffen ist, sie ist anders. Sie zeigt Geduld und sie versucht, gut zu ihrem Mann zu sein. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Frau, die wird wegen vier Gründe geheiratet: ihre Schönheit, ihr Vermögen, ihre Abstammung und natürlich ihre Religion. Und wenn du die Frau mit der Religion gewinnen kannst, dann hast du etwas erreicht. Sonst sind deine Hände in dem Boden, du hast gar nicht erreicht. Das heißt, man kann die Frau auch wegen ihrer Schönheit oder wegen ihres Vermögens und wegen ihrer Abstammung heiraten, aber das Beste ist die Religion. Das heißt auch nicht, jede, die nur Muslime heißt, nein. Das heißt wirklich eine tugendhafte, eine rechtschaffene Frau. Weil diese Frau, wenn sie tugendhaft ist und rechtschaffen ist, wenn du Probleme hast, dann wird dir helfen. Und wenn du krank wirst zum Beispiel, oder wenn du wirklich Schicksalsschläge hast, dann wird sie dich unterstützen und sie wird Geduld mit dir zeigen. Aber diese Frau, die nicht tugend ist, und die Frau, die nicht rechtschaffen ist, bei dem ersten Problem will sie dich im Stich lassen und sie will sozusagen ihr Leben genießen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, vier Sachen oder vier Dinge oder vier Themen gehören zu einem guten Leben eines rechtschaffenen Muslims. Und er hat erstmal gesagt, die tugendhafte Frau, die rechtschaffene Frau. Dann ein großes Wohnen, dass man Ruhe, ein angemessenes Wesen für Wohnen und ein Transportmittel und natürlich oder Fortbewegungsmittel und gute Nachbarn. Das ist das schöne Leben dann für eine Person. So wird die Person das Leben genießen. Und was dagegen ist, macht das Leben schwer. Deshalb, wenn man etwas genießen will, dann denkt man an so eine Frau. Natürlich auch, das ist das Recht von einer Frau, dass sich so an einen Mann denkt. Dass er auch rechtschaffen ist, dass er Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Unser Problem ist hier heutzutage wirklich, dass viele Männer und viele Frauen das nicht verstehen. Die Beziehung unter Eheleuten muss für Allah sein. Was bedeutet, muss für Allah sein? Das bedeutet, wenn die Frau gut zu ihrem Mann ist, dann macht sie das, weil sie davon überzeugt ist, wenn ich gut zu diesem Mann bin, dann wird Allah mich ins Paradies bringen. Der wird mich belohnen, wenn das auch mit schwierigen Prüfungen verbunden ist. Und umgekehrt, wenn der Mann seine Frau gut behandelt, dann macht er für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir aus diesem Punkt oder diesem Punkt verstehen und aus diesem Punkt handeln, dann werden wir ein schönes Leben zu Hause haben. Natürlich, da gibt es immer Probleme. In jeder Familie gibt es hier Probleme. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er erklärt uns diese, wie wir unsere Probleme lösen können. Er braucht ja nicht unbedingt zu sagen, wenn man Probleme hat, dann macht man so. Obwohl wir schon dieses Thema gehabt haben voriges Mal. Also wenn ein Muslim sollte seine Ehefrau nicht hassen oder der sollte sie nicht unterdrücken und wenn er von ihr etwas Schlechtes sieht, was ihm nicht gefällt, dann sollte er eine andere Eigenschaft betrachten. So sollen wir sein eigentlich, Barakallahu fikum. Und die rechtschaffene Frau ist natürlich die beste Frau, die wirklich einem Mann Freude, große Freude in diesem Leben vorbereitet. Und umgekehrt auch, ein rechtschaffener Mann ist eine große Freude für eine rechtschaffene Frau. Deshalb, man sollte, Barakallahu fikum, etwas verstehen. Man darf die Frau nicht schlagen, man darf die Frau nicht schlecht behandeln. Das heißt nicht aber, dass die Frau hier sich in Vorteil sieht, sondern sie darf auch ihren Mann nicht schlecht behandeln, sondern sie muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und sie muss rechtschaffen sein für Allah subhanahu wa ta'ala. Babu Haqq al-Zawji ala al-Mar'a. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله بتوفير الحماية لهم ولكن بالأساس هؤلاء الأفراد هم من المرتزقة وقد وصلتني في الباب قبله هذا تكلمنا فيه وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. اتفق عليه. وفي رواية لهما إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء صاخطا عليها حتى يرضى عنها حتى يرضى عنها. كما أن للزوجة حق كذلك للزوج حق. وأتى المؤلف بالآية الرجال قوامون على النساء، يعني أن الرجل هو القيم الذي له الأمر على المرأة، يوجهها ويدبر الأمر وهي تطيعه، إلا إذا أمرها بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ذاك بارك الله فيكم القوامة، قوامة الرجل على المرأة ليست بمعنى أن الرجل أفضل من المرأة. يعني بعض الناس يفهم الآية خطأ، يفهم هذه الآية خطأ. الرجل ليس كالمرأة، واضح، المرأة مرأة والرجل رجل. ولكن الذي يدبر أمرها ويحفظها ويحافظ عليها ويكون لها الذي يحميها في الحياة هو الرجل، وهي عليها أن تحافظ على حياتها مع زوجها، وكما أن له حقوق فلها حقوق، ولها واجبات له واجبات. وباعتبار أن الرجل واجباته أكثر من واجبات المرأة، لذلك له أيضا في بعض الأمور أحقية في بيته، ليس في الكل وإنما في بعض الأمور. ولأن الرجل كذلك ينفق على المرأة ويقوم بأمور المرأة من الناحية المالية، فله أيضا حق القوامة، لأن الرجل هو الذي ينفق وليس المرأة. وفي هذا أيضا إشارة على أن الرجل هو الذي يخرج للعمل ويكسب ويأتي بالمال وليس المرأة. والمرأة الصالحة، لذلك قال تعالى بما أنفقوا من أموالهم، فصاحب الإنفاق هو الرجل ولذلك له القوامة كذلك. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، فالصالح المرأة الصالحة قانتة المديمة للطاعة. حافظات للغيب يعني يحفظنا سر الرجل وغيبة الرجل إذا غاب، بما حفظ الله. فلذلك المرأة التي تحفظ حق الله سبحانه وتعالى وتحفظ غيبة زوجها هي أفضل النساء. وأما في الحديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة، يعني أن تدعو الملائكة عليها باللعنة، واللعنة طرد وإبعاد من رحمة أو عن رحمة الله. فإذا دعا إلى الفراش فلا يجوز لها أصلا أن ترفض إلا لسبب، سبب شرعي، سبب شرعي. وأما إذا هجرت فراشه فالله سبحانه وتعالى يسخط عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى زوجها عنها. يعني إذا المرأة منعت نفسها من زوجها بغير سبب ولا بد، فهذه الملائكة تلعنها، الله يسخط يغضب عليها، ويبقى الله سبحانه وتعالى ساخطا عليها حتى يرضى عليها الزوج. وطبعا هذا فيه كذلك أن الله سبحانه وتعالى في السماء سبحانه وتعالى. لكن بارك الله فيكم، القضية هنا ليست قضية الآن أين الله، وإنما القضية هي في قضية أن المرأة يعني يجب عليها أن تعطي الزوج حقه. وانتبهوا بارك الله فيكم، أغلب أو أكثر سبب من أسباب الطلاق في بلاد المسلمين هو هذا السبب وهو الفراش. ولكن في بلاد المسلمين هناك حياء، فما يستطيع الرجل أن يقول هذا أمام الناس، ولا المرأة تقول هذا، ولذلك يحدث بينهم مشاكل وهو لا يستطيع أن يصرح وهي لا تستطيع أن تصرح. لذلك لابد في هذا الزمان أن يكون عندنا توعية للرجل والمرأة، ولا بأس أن يتكلم في هذا الأمر بين الرجل وبين المرأة حتى تحفظ الحياة بينهما والحياء باقي. طيب، الرجل يجامع الزوجة ويرى منها وترى منه، فإذا تكلموا أو تكلما في هذا الموضوع فلا بأس، لأنه قد يؤدي هذا أحيانا، يعني أحيانا تجد أنت أن الزوج يبدأ ويفتعل مشاكل في بيته، المرأة ما عملت شيء يبدأ يفتعل مشاكل معها، أو المرأة تفتعل مشاكل معه وهو يستحي وهي تستحي أن تقول أن السبب هو الفراش. ذاك هذا ما فيه عيب، وهذا حق للزوجة، حق وللرجل، حق الفراش للزوج، وحقها كذلك أن يجامعها زوجها. فإذا كان في ذلك خلل يتكلم فيما بينهم. وللأسف يا أخوة بعض النساء يعني تستخدم هذا كسلاح ضد زوجها، بحيث أنه تهجره هي وليس هو الذي يهجرها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا كما ذكرت هذا كله يضبط بالأسباب الشرعية، بالأسباب الشرعية. بارك الله فيكم. كابيتل فون غايسك دس غيفت دس إيمانس إيمانس زين أفخاو جيجنيبا Wir haben über die Rechte oder einige Rechte der Frau gesprochen. Jetzt kommen die Rechte des Mannes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, im sinngemäß übersetzt, die Männer sind die Verantwortlichen für die Frauen, weil Allah die einen von ihnen mit mehr Vorzügen ausgestattet hat als die anderen und weil sie von ihrem Vermögen hingeben. Darum sind tugendhafte Frauen jene, die demütig ergeben sind, die in Abwesenheit das bewahren, was Allah ihnen zu bewahren aufgab. Und der Prophet sagte, Abu Huraira hat das überliefert, wenn der Ehemann seine Frau zu seinem Bett ruft und sie kommt nicht zu ihm und er verbringt die Nacht im Ärger auf sie, fluchen die Engel auf sie die ganze Nacht hindurch bis zum Morgen. Eine andere Version bei Bukhari Muslim lautet, wenn die Ehefrau das Ehebett die ganze Nacht hindurch meidet, fluchen die Engel auf sie bis zum Morgen. Noch eine andere Version lautet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, bei Allah, in dessen Händen mein Leben ist, wenn ein Ehemann seine Frau in sein Bett ruft und sie sich ihm verweigert, dann bleibt er, das wird Allah, der im Himmel ist, mit ihr unzufrieden, bis sich ihr Mann mit ihr ausgesöhnt hat. Die Ayah in Surat An-Nisa. Die Männer sind verantwortlich für Frauen. Warum? Warum sind sie verantwortlich? Weil der Mann arbeitet. Und der Mann muss für die Familie aufkommen. Und die Versorgung der Familie aufkommen. Der Mann hat mehr Pflichten für die Familie als die Frau. Deshalb auch genießt er mehr Rechte. Das ist nicht, wie manche denken, dass die Männer hier bevorzugt werden oder dass die Männer besser als die Frauen sind. Nein, das stimmt nicht. Es gibt Frauen, die besser als die Männer sind und es gibt Männer, die besser als die Frauen sind. Aber der Mann in der Familie, die Familie ist wie ein Betrieb Und das braucht doch ein Chef. Es gibt in jeder Arbeit, in jeder Organisation, in jedem Land, in jeder Sache, es gibt, dass man sagt, ja, ich entscheide jetzt. Und die Entscheidung in der Familie ist eigentlich eine gemeinsame Entscheidung. Aber der Mann, weil er viel Pflichten hat, dann gerechterweise hat er auch mehr Rechte. Nicht, dass die Frau auch nicht das Gleiche hat. Doch, Männer und Frauen sind gleichberechtigt in unserer Religion. Aber die Frau hat ihre Rechte und die Frau auch hat ihre Pflichten. Aber das ist nicht wie der Mann. Der Mann ist verantwortlich für Frau. Und am letzten Tag wird er nach seiner Frau gefragt. Und deshalb, barakallahu fiikum, wir müssen aufpassen. Nicht, dass man diese Eier falsch versteht. Der Mann muss für die Familie aufkommen. Und der gibt von seinem Vermögen. Und er arbeitet für die Familie. Deshalb auch genießt er, dass er hier in diesem Zusammenhang auch etwas entscheidet in der Familie. Das heißt nicht aber, dass er von seiner Frau etwas verlangt, was gegen die Religion ist oder was gegen die Sitten ist. Nein, das geht nicht. Aber allgemein, die Männer und Frauen müssen Allah subhanahu wa ta'ala beide fürchten. Und die besten Frauen sind diese Frauen, die Allah subhanahu wa ta'ala ständig anbeten, die demütig sind und die ihre Männer in ihrer Abwesenheit schützen. Das heißt, sie sind treue Frauen. Und deshalb, barakallahu fikum, hier manche Leute, die nehmen diese Eier und sagen, schaut mal, mit mehr Vorzügen ausgestattet. Der Mann hat mehr Vorzüge. Nein, das heißt nicht, dass der Mann besser ist. Nein, aber zum Beispiel jetzt, wenn ein Chef in einer Firma oder ein Minister in einem Land, natürlich, der genießt zum Teil mehr Rechte als die anderen, weil er auch mehr Verpflichtungen hat. Und das ist auch ungefähr, sage ich jetzt, in der Familie so. Der Mann hat seine Rechte, die Frau hat ihre Rechte. Und ein Recht ist auch für den Mann, dass er sozusagen das Bettrecht hat. Die Frau auch hat das. Aber wenn der Mann die Frau zu seinem Bett ruft und die Frau verweigert oder weigert, es sein Recht ihm zu geben, dann verfluchen oder fluchen die Engel auf sie, bis sie wach wird. Und Allah ist mit ihr unzufrieden und sie hat den Zorn Allah erregt. Und Allah wird mit ihr unzufrieden bleiben, bis der Mann mit ihr zufrieden geworden ist. Das heißt auch nicht, dass der Mann das nicht betrachtet, dass die Frau bestimmte Situationen hat, wo er selber natürlich Verständnis zeigen muss. Und leider, ich sage leider, solche Themen werden in der islamischen Welt so selten angesprochen. Warum? Weil es Schamgefühl gibt unter Muslimen. Und die schämen sich, über solche Themen öffentlich zu sprechen. Ich kann nur euch etwas sagen. 80% der Probleme, die zu Scheidungen führen, in vielen muslimischen Ländern, sind diese Probleme, Intimprobleme zwischen Männern und Frauen. Weil der Mann sich schämt, darüber zu sprechen, und die Frau sich auch schämt, darüber zu sprechen, dann sprechen sie miteinander nicht über die Probleme. Und die können auch ihren Familien nicht davon erzählen. Und die können auch anderen davon nicht erzählen. Dann führt das langsam zu Problemen. Und diese Probleme kommen weiter und weiter. Man weiß nicht, was das Problem ist. Die fangen an, sich zu streiten. Warum? Ursprünglich ist das ein Intimproblem. Sie ist vielleicht unzufrieden. Oder er ist unzufrieden, bettmäßig jetzt, wenn man klarer sagen will. Und deshalb, barakallahu fikum, weil sie sich schämen, auch darüber zu sprechen, dann kommt es bei vielen Familien zu Problemen. Und sie können das auch weiter nicht sagen, warum, dann kommt es zur Scheidung. Deshalb, wir müssen Aufklärung hier haben. Aufklärung bedeutet nicht jetzt, dass man, wal'iyadu billah, unverschämt wird. Oder dass man alle Schamgefühle bei der Seite legt. Nein, wir behalten unsere Schamgefühle und wir behalten das, was natürlich zu unseren religiösen Sitten gehört. Aber man kann miteinander mindestens sprechen, der Mann und die Frau. Vielleicht jetzt für eine Frau, die im Westen lebt, ist es leichter. Weil man das von Kindheit gelernt hat. Aber natürlich, wir sehen das, dass es übertrieben ist. Diese Offenheit in solchen Themen sollte bewahrt sein, aber mit Schamgefühlen und nicht ohne Schamgefühl. Und da sollte man offen zueinander sein. Barakallahu fikum, im Islam gibt es auch für diesen, sage ich jetzt, für diese Themen gibt es einen Platz. Und der Prophet sagte das öffentlich, vor allen Leuten, wenn die Frau das weigert. Und er hat hier von der Frau gesprochen, das heißt nicht aber, dass die Frau auch dieses Recht nicht hat. Aufpassen bitte. Es gibt eine Regel, damit man das versteht. Wenn ich etwas erwähne, das heißt nicht, dass ich die anderen Sachen verneine. Wenn ich jetzt über die Frauen spreche, das heißt nicht, dass ich nicht über Männer sprechen darf oder zum Beispiel, dass ich die Männer hier ausgeschlossen habe. Nein. Das geht hier um einen Fall, dass der Prophet gesprochen hat von einem Mann, der verlangt Intimität mit seiner Frau. Die Frau sagt nein. Vielleicht, weil sie das als Waffe benutzt oder als Erpressung benutzt. Umgekehrt auch. Die Frau hat das Recht, dass sie auch Intimität mit ihrem Mann hat. Und wenn er das nicht macht, dann auch soll er verstehen, dass das nicht in Ordnung ist. Und wenn man Probleme in solchen Themen hat, dann sollte man miteinander sprechen, mit Schamgefühl und mit guter Methode. Und da muss man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. In diesen Hadithen auch gibt es nur noch einen Punkt, was wichtig ist. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der im Himmel ist. Das wird im Himmel hier, das wird oben, in der Hoheit. Weil im Arabischen, was dein Himmel ist, ist was über dir ist. Und deshalb, das geht hier auf Deutsch, könnte man sagen, über den Himmel, damit man das besser versteht. Das wird Allah ist über den Himmel. Und das ist klare Aussage von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das letzte, inshallah, für heute. لا يحل وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. بارك الله فيكم. هذا صيام التطوع. صيام التطوع يعني مرة مثلا تريد أن تصوم يوم الاثنين وزوجها شاهد موجود، فما تصوم إلا بإذنه. يستطيع أن تصوم وبعدين تسأله، يعني أنا صايم معلش. نعم. لماذا؟ لأنه من حق الزوج أن تسأله إذا أرادت أن تصوم صيام التطوع. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، يعني ما تدخل أحد إلى بيته إلا بإذنه. وقال هنا بيته، ما مشكلتنا الآن هنا؟ مشكلتنا في أوروبا هنا. إما البيت بيتها يا حبيبي، والفلوس فلوسها، وهي اللي بتعمل الأوراق، وهي اللي بتعمل كل شيء. فالأصل العكس العادي، هي هو أن يستأذن. فنسأل الله العافية. حقيقة مشكلة ترى مشكلة. ولكن هذا ما يشملك أخوي. لأنه مو متزوج هو. ولكن بارك الله فيكم، هذا الإذن يكون هكذا، إما أن يكون إذن عام بالعرف، يعني مثلا يأتي أبوها أو تأتي أمها أو يأتي خالها عمها، فواضح عرف عام تأذن له. وفي شيء خاص، أنه مثلا يقول لها فلان أو فلانة أو كذا ما يدخلوا عندي. ولكن ما يجوز للرجل أصلا يا أخوة أصلا أنه يمنع زوجته مثلا من زيارة أهلها أو العكس، إلا طبعا لأسباب. ولكن بعض الرجال والعياذ بالله يعني يستخدم ذلك كضغط على المرأة، فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. أبو هريرة أو überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, eine Frau darf nicht freiwillig fasten, wenn ihr Mann zu Hause ist, außer mit seiner Erlaubnis. Sie sollte ebenso niemandem gestatten, sein Haus zu betreten, ohne seine Zustimmung. Das bei Al-Bukhari und Muslim. Das heißt, das ist ein Recht für einen Mann, wenn seine Frau freiwillig fasten will. Freiwillig. Nicht Fasten von Ramadan, nicht Nachholfasten von Ramadan, sondern freiwillig. Zum Beispiel, sie will Montag fasten und der ist da zu Hause und sie fastet, ohne ihm zu sagen, das ist nicht richtig. Warum? Weil das hat auch mit anderen Themen zu tun. Ja? Ich habe gesagt, Schamgefühl müssen wir noch haben. Ja, das ist sein Recht. Deshalb, wenn sie fasten will, angenommen, die hat ihm nicht gesagt, aber dann ist es Mittag geworden, sagst du ihm, darf ich weiter fasten? Wenn er sagt, ja, dann okay. Oder es gibt ein allgemeines Erlaubnis, der man sagt, wann du willst, egal wann du willst, wenn du fasten willst, dann kannst du fasten. Dann können sie es machen, weil sie allgemeines Erlaubnis schon hat. Und natürlich, sie darf niemanden reinlassen in seine Wohnung oder in sein Haus, außer mit seinem Erlaubnis. Und die Leute, die reinkommen, die sind entweder ihre Verwandten, die Mahram zu ihr sind, oder zum Beispiel ihre Freundinnen. Und wenn der Mann sagt, nein, aber diese Person will ich nicht, dann muss sie natürlich das machen. Aber da haben wir hier ein Problem. Und zwar, heutzutage hier in Deutschland, die Wohnung gehört der Frau, die Frau geht arbeiten, das Geld gehört ihr. Die Frau macht alles papiermäßig und alles. Und der Mann sitzt nur und der hat gar nichts. Ich meine, was sollen wir den Frauen sagen jetzt? Wenn die Frau zu uns kommt, sagt ja, ihr sagt, der Mann muss für die Familie aufkommen, ich komme für die Familie auf. Der Mann muss Haus haben, ich habe das Haus. Der Mann muss alles sozusagen für die Familie, die Verantwortung übernehmen oder für die Familie sorgen, ich mache das Ganze. Trotzdem muss ich noch sozusagen ihn fragen, das ist Dachel Jehdo. Allah yehdik. Adak Allah. Habibul Barakallahu Fikum. Das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem. Deshalb, Barakallahu Fikum, man muss das betrachten, wenn die Frau auch natürlich das macht. Aber sie sollte nicht vergessen, dass sie mit Allah handelt. Nicht mit dem Mann gleich, sondern mit Allah subhanahu wa ta'ala. Sie macht das für Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Erlaubnisse, die der Mann gibt, oder zum Beispiel der sagt, ihr, diese Person kommt nicht rein und sowas, es gibt zwei Arten. Allgemeine Erlaubnis. Zum Beispiel allgemeines Erlaubnis. Man sagt, egal wer kommt und ich bin nicht da, dann kommt er rein. Natürlich unter muslimischen, islamischen, sage ich jetzt, Regeln. Nicht ist, dass fremde Männer einfach reinkommen und die bleiben mit ihnen. Das geht nicht. Aber hier zum Beispiel Familie und so weiter. Aber einige Männer, wenn sie Probleme mit ihren Frauen haben, was machen sie? Sie verbieten der Frau, ihre Familie zu empfangen. Oder sie darf ihre Eltern oder ihre Familie nicht besuchen. Und das ist Unrecht. Außer, dass der Mann triftige Gründe, die islamisch belegt sind, hat. Angenommen, ihr Onkel ist ein Magier und richtig mal, nicht jetzt Vermutung, aber richtig, da hat man Beweise und sowas. Nein, nein, du bist nicht so ein Magier und ich will keinen Magier bei mir zu Hause haben, außer dass er diese Magie verlässt. Oder zum Beispiel, wenn sie zu ihren Eltern geht, dann wird dort Alkohol getrunken oder es wird dort etwas haram gemacht. Dann kann er. Oder umgekehrt. Aber, da muss man aufpassen, Barakallahu Fikum, der Mann und die Frau, die müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und die müssen miteinander handeln für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Frau sieht den Mann als einen Weg zum Paradies und der Mann und der Mann sieht die Frau so und die Frau sieht den Mann so. Ein Weg zum Paradies. Und jeder muss die Verantwortung vor Allah subhanahu wa ta'ala natürlich haben. Und vor Allah subhanahu wa ta'ala werden wir alle gefragt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sima kathira. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم سؤال شيخ نعم يعني الدرس حركه اللي ذكرته انه فرحه المؤمن اربعه سعاده المؤمن